Nun, sagte Kerwi, ich habe also für 60 verkauft, was ich für 50 kaufte. Oder eigentlich noch etwas billiger, weil einer von meinen Dollars ein chilenischer war. Nun werde ich also die Wahrheit auch über einen anderen Punkt erfahren. So ging er denn an Bord seines Schiffes zurück. Und als er seine Kiste aufmachte, da lag die Flasche. Sie war also schneller gekommen als er selber. Nun hatte Keawi an Bord einen Maat, der hieß Lopaka. »Was fehlt dir denn?« sagte Lopaka, »dass du so in deine Kiste starrst?« Sie waren allein vorne im Schiffsraum, und Keawi ließ ihn Verschwiegenheit schwören und erzählte ihm alles. »Das ist eine sehr sonderbare Geschichte«, sagte Lopaka, »und ich fürchte, du wirst wegen dieser Flasche in Sorgen kommen. Aber eines ist dabei sehr klar. Die Sorgen sind dir sicher. Und darum solltest du auch den Profit von diesem Geschäft mitnehmen. Überlege dir, was du dir wünschen willst. Gib den Befehl, und wenn der ausgeführt wird, wie du es willst, dann will ich selber die Flasche kaufen. Denn ich habe den Wunsch, einen Schoner zu besitzen und zwischen den Inseln Handel zu treiben. Danach steht mein Sinn nicht, sagte Keawi, sondern ich möchte ein schönes Haus mit Garten an der Küste von Kona haben, wo ich geboren wurde, wo die Sonne zur Tür hineinscheint, mit Blumen im Garten, Glasscheiben in den Fenstern, Bildern an der Wand, Nippsachen und schöne Decken auf den Tischen. Ganz und gar so ein Haus wie das, worin ich heute war, bloß ein Stockwerk höher und mit Balkonen rundherum wie des Königs Palast. Und darin möchte ich wohnen, ohne Sorge, und mit meinen Freunden und Verwandten lustig sein. Schön, sagte Lopaka, lass uns die Flasche mit nach Hawaii nehmen. Und wenn alles richtig ausfällt, wie du denkst, will ich die Flasche, wie ich dir sagte, kaufen und will für mich einen Schoner verlangen. So machten sie es denn miteinander ab, und es dauerte nicht lange, da fuhr das Schiff nach Honolulu zurück, mit Keawi und Lopaka, und der Flasche an Bord. Kaum waren sie an Land gekommen, so begegneten sie am Strande einem Freund, der sofort Keawi sein Beileid auszusprechen begann. »Ich weiß nicht, wozu man mir Beileid aussprechen muss«, sagte Keawi. »Ist es möglich, dass du es noch nicht gehört hast?« rief der Freund. »Dein Oheim, der gute alte Mann, ist tot, und dein Vetter, der schöne Junge, ertrank in der See.« Keawi war sehr bekümmert, begann zu weinen und zu klagen und vergaß so ganz und gar seine Flasche.